Aber Suko hat sich eingemischt. Genau wie ich. Wenn ich auch nicht wusste, worum es eigentlich geht. Ich bin ihm zu Hilfe gekommen, als er von ihren Männern verfolgt und bedroht wurde. Ihr eigener Sohn. Der gegen mich arbeitet. Als ob sie nicht genau dasselbe tun würden. Wie Suko gegen sie arbeitet, so arbeiten sie gegen ihren Vater. Er steht dem Fan-Clan vor, aber sie wollen seine Position einnehmen. Sei still. Danke, Mutter. Du hast mir eben erneut bewiesen, dass ich richtig gehandelt habe. Du wirst dich von nichts und niemanden bremsen lassen. Und wenn dich niemand stoppt, wirst du die Triaden und damit die ganze Stadt in ein Chaos stürzen. Was weißt du schon, du kleine Mistmade? Er weiß genug über die Triadenkriege. Mehr als ich in jedem Fall. Und schon das Wenige, das ich kenne, gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe nur darüber gelesen, aber die Berichte über sogenannte Kollateralschäden sind in höchstem Maß beunruhigend. Was bist du denn für eine Witzfigur? Also. Jetzt hör mir gut zu, Sohn. Sag diesem Alten jetzt, dass er mir die Beweise aushändigen soll. Schließ dich mir an und ich werde vergessen, was du getan hast. Wenn du willst, dann lasse ich sogar deine drei Freunde gehen. Ganz egal wie, es wird enden. Heute noch. Natürlich haben wir die Beweise nicht mitgebracht. Aber gegen diverse Versicherungen wären wir bereit, sie ihnen auszuhändigen. Ach, ihr wollt mich erpressen? Ihr stellt tatsächlich Forderungen? Ja. Da seid ihr an die falsche geraten. Ich bin bereit, einen Triadenkrieg zu riskieren, denn ich weiß, dass ich gewinnen werde. Meine Zeit kommt.